Diskussion. Extreme Sportarten sind bloß dumme Mutproben. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Risiko und Leichtsinnigkeit. Mut oder Verrücktheit. Weniger gefährliche Extremsportarten. Überwindung der Ängste. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Laufen und Fitnesscenter werden eines Tages langweilig. Einige wollen mehr. Sie sagen, Extremsportarten bauen Stress ab und helfen bei Depressionen oder Aggressionen. Ich würde mich niemals als Extremsportler bezeichnen, doch etwas weniger Gefährliches würde auch ich ausprobieren, um meine Ängste zu überwinden. Etwa Balkoning oder Wildwasserschwimmen? Das klingt verrückt. Im TV ist es vielleicht unterhaltsam, aber ich würde so etwas niemals ausprobieren. Nein, Wildwasserschwimmen bestimmt nicht. Wenn es um Mutproben geht, steht aber Fallschirmspringen bei vielen Jugendlichen ganz oben auf dem Wunschzettel. Es gilt vielleicht nicht mal mehr als Extremsportart. Das möchte ich mindestens einmal in meinem Leben versucht haben. Aus dem Flugzeug zu springen, muss eine intensive und unvergessliche Erfahrung sein. Und beim ersten Mal springt man nicht allein, sondern mit seinem erfahrenen Instrukteur. Es ist absolut sicher. Ich mache eine eintägige Grundausbildung. Dann geht es auch schon ab ins Flugzeug. In einer Höhe von 3 Kilometern öffnet sich dann die Tür. Da kann ich nicht mehr sagen, sorry, ich wage es doch nicht. Es ist cool. Ganz wie in Mission Impossible. Ich glaube, mit Mut hat das nichts zu tun. Extremsportler sind einfach leichtsinnig. Denken Sie mal an Ihre Familienmitglieder, wie die sich sorgen würden. Ich will nichts riskieren. Beim Balkonspringen springen junge Touristen an Urlaubsorten von Hotelbalkonen in den darunterliegenden Pool. Da würde ich natürlich nicht mitmachen. Bei solchen Mutproben kommen jedes Jahr mehrere Menschen ums Leben. Sowas tut man natürlich in angetrunkenem Zustand. Daher ist das kein Sport. So kann man das natürlich auch sagen. Wie ich es sehe, sollten alle Varianten des Extremsports gesetzlich verboten werden. Trotzdem sind sie legal, was bedeutet, dass sie doch nicht so extrem gefährlich sind. Auch beim Radfahren kann man sich verletzen. Für mich ist es also kein überzeugendes Argument gegen diese Aktivitäten. Trainsurfing ist die einzige Sportart, die überall illegal ist. Da versucht man, sich während der Fahrt an der Außenwand eines Zuges festzuklammern. Eine weniger gefährliche Variante dieser Sportart sorgte auch in meiner Stadt für Schlagzeilen. Da versuchte ein Junge, mit dem O-Bus von außen mitzufahren. Verrückt, nicht?